Schrank, was ich da sehe, das macht mich tot. Denn ich habe den vergammelten Käse, das ist nicht gut. Gleich mal im Blut. Ich brauch nicht mehr einen Kühlschrank, jede Menge Leckeres zu essen. Abends freu ich mich schon auf mein Essen. Ich kann es kaum erwarten, in mein Sandwich zu beißen. Als Kühlschrank hätte ich die doppelte Menge an Obst, Gemüse, Schokolade, Salbei. Ich brauch nicht mehr einen Kühlschrank, jede Menge Leckeres zu essen. Als Kühlschrank hat man kein leichtes Leben. Auf, zu, ich brauch nicht mehr einen Kühlschrank.